Ja, hallo auch von mir. Ich bin von der Gruppe Fast Forward. Wir freuen uns als veranstaltende Gruppe heute natürlich besonders, dass hier so viele Leute gekommen sind. Das zeigt ja auch, dass es durchaus ein Interesse gibt, hier in Hannover mal die theoretischen Grundlagen der eigenen Praxis zu diskutieren und diese Praxis auch mal zu reflektieren. Und das war unser Anliegen mit dieser Veranstaltung. Wir sind ja heute hier, um über Antifa zu diskutieren, und wenn Antifa-Gruppen über Antifa diskutieren, dann werden sehr häufig leider nur zweierlei Bewertungsmaßstäbe angelegt, um herauszufinden, ob eine bestimmte Aktion oder ein bestimmtes Konzept denn jetzt erfolgreich war oder nicht. Diese beiden Bewertungsmaßstäbe sind einerseits die Mobilisierungsfähigkeit, also die schlichte Frage, wie viel Masse denn man denn auf die Straße gekriegt hat, und zweitens, ob der konkrete Nazi-Event, gegen das gerade mobilisiert wurde, denn tatsächlich verhindert werden konnte. Einen gesellschaftskritischen Maßstab sucht man da leider in der Regel vergebens. Es wird dabei ganz so verfahren, als ob es unter den antifaschistisch Aktiven bereits einen theoretischen Konsens gäbe und man nur noch um die bessere praktische Umsetzung dieser theoretischen Position ringen müsste. Dann kann man sich auch wunderbar darüber streiten, ob jetzt das Blockadekonzept, was von einigen als der neueste Renner verkauft wird, oder die eher althergebrachte direkte Aktion nun gerade sinnvoller sein. Aus einer kritischen Perspektive heraus muss die Debatte aber genau andersherum beginnen. Nämlich so, dass man eine theoretische Bestimmung dessen leistet, was Nazis ausmacht, in welchem Verhältnis sie zur Gesellschaft stehen und wie es sich eigentlich mit der Gesellschaft überhaupt verhält. Folgerichtig wäre dann aus dieser Analyse ein Resultat für die eigene Praxis abzuleiten und das, was sinnvollerweise zu tun ist und was sinnvollerweise nicht zu tun ist. Ich werde im Folgenden versuchen, diese Analyse aus Perspektive unserer Gruppe zu leisten. Marx und Engels haben im Kommunistischen Manifest die Behauptung aufgestellt, dass die bürgerliche Gesellschaft die traditionellen gesellschaftlichen Beziehungen untergrabe. Der Kapitalismus lasse, Zitat, kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch als das nackte Interesse. Alle religiösen und politischen Illusionen würden verdrängt durch die offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung. Diese Annahme hat sich, wenn man sich die kapitalistische Gesellschaft anschaut, offensichtlich nicht bestätigt. Stattdessen hat sich gerade der Kapitalismus als Brutkasten allzu obskurer kollektiver Identitäten und Ideologien, seines Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und ähnliche, entpuppt. Diese gedeihen also offensichtlich doch wunderbar und es gibt nicht nur das nackte Interesse der baren Zahlung. Das Bedürfnis nach kollektiver Identität entspringt im Kapitalismus aus der realen Ohnmächtigkeit und der Vereinzelung, der die Individuen ausgesetzt sind. Sie sind dann nämlich tatsächlich abhängig von den globalen Konjunkturen, der globalen Konkurrenz. Das, was kollektive Identitäten dabei erfüllen, ist zweierlei. Einmal versprechen sie Entlastung und Orientierung, genau in dieser globalen Konkurrenzsituation. Und zweitens stellen sie eine konkrete Anspruchsgrundlage innerhalb gesellschaftlicher Verteilungskämpfe dar, dass man nämlich das eigene Kollektiv, zum Beispiel das Deutsche, gerade als besonders toll und anspruchsberechtigt formulieren kann und andere, die man nicht zu diesem Kollektiv zählt, folgerichtig ausgrenzt. Wichtig ist uns aber zu sagen, dass diese Identitäten keinesfalls eine bewusste, strategische Entscheidung darstellen, sondern eher ein Reflex auf die gesellschaftlichen Verhältnisse sind. Die Frage ist dann, woher der heutige Nationalismus kommt. Und der heutige Nationalismus gründet unserer Analyse nach oder unserer Ansicht nach vor allen Dingen darin, dass die Menschen im Kapitalismus objektiv vom Erfolg ihres Staates in der Weltmarktkonkurrenz abhängig sind. Das zeigt sich daran, dass daraus, wie erfolgreich der Staat gerade in der Konkurrenz agiert, so ganz fundamentale Sachen abhängig sind wie Infrastruktur, Bildungschancen, soziale Absicherung und so weiter. Andererseits stellt das auch die objektive Grenze jeglicher Forderung um soziale Verbesserung innerhalb des Kapitalismus dar, weil alles, was gerade gefordert wird, durch das Nadelöhr der Finanzierbarkeit gepresst werden muss. Diese objektive Abhängigkeit des Einzelnen vom Abschneiden des eigenen Staates wirkt identitätsstiftend. Staat und Individuum erscheinen dadurch als scheinbar natürliche, vorpolitische Einheit. Und dass der Staat dann der legitime Ansprechpartner ist, um das eigene Kollektiv zu schützen, ist folgerichtig. Das resultiert dann in so einer Wahrnehmung, die alles, also selbst solche Dinge wie Sportereignisse oder Entführungsopfer, immer in Eigenes und Fremdes teilt. Das kennt man ja aus den Nachrichten und aus der Bevölkerung. Je stärker dabei Verwertungsdruck und Existenzangst sind, desto vehementer wird die Berufung auf die Zugehörigkeit zum nationalen Kollektiv und auf den scheinbar selbstverständlichen Schutz durch den Staat. In gleicher Weise verschärft sich dann der Hass auf all diejenigen, die nicht zum eigenen Kollektiv gezählt werden. Nazis und Faschisten teilen alle diese gedanklichen Grundlagen. Sie sind allerdings unzufrieden mit der Art und Weise, wie der bürgerliche Staat organisiert ist. Sie wollen ihre nationale Anspruchsberechtigung direkt gewalttätig und gegen das vermeintlich Fremde durchgesetzt haben, von einem autoritären Staat, der nach innen hart durchgreift gegen alles, was nicht so funktioniert und nicht zu ihrem Modell von einem nationalen Kollektiv passt. Und nach außen hin ein Staat, der keine Rücksicht auf andere nimmt, sondern das ebenso autoritär und militärisch durchsetzt. Die Nazis erkennen die Wertlosigkeit des Einzelnen im kapitalistischen Verwertungsapparat durchaus an, setzen dem aber die völlig falsche, vermeintlich befriedete und widerspruchsfreie Kollektivität in der Volksgemeinschaft entgegen. Die täglichen Demütigungen und Niederlagen des kapitalistischen Normalvollzugs werden dann personifiziert, historisch und auch heute noch in Jüdinnen und Juden, die vermeintlich hinter all dem stehen würden. Allerdings, und das ist wichtig, stellt diese Forderung der Nazis nach einem autoritären Staat, der mal hart durchgreift und das nationale Kollektiv nach vorne bringt, momentan eine Minderheitenposition dar, weil sie nicht erfolgsversprechend ist in der globalen Konkurrenz. Diese Idee ist damit momentan zwangsläufig marginalisiert. Jetzt stellt sich die Frage, was sich aus all dem, aus dieser Analyse dessen, was Nazis ausmacht, und was Nationalismus ausmacht, schließen lässt. Das wäre Folgendes. Erstens, ein Antifaschismus, der die bürgerliche Gesellschaft lediglich gegen Nazis verteidigen möchte, läuft zwangsläufig gegen Wände. Er reproduziert notwendigerweise die Grundlage des Übels, ein Übel übrigens, dem immer die Tendenz autoritärer Krisenlösung innewohnt. Zweitens, die momentan herrschende Gesellschaft, von der das alltägliche Übel für alle in dieser Gesellschaft Lebende ausgeht, ist das Hauptproblem. Die Logik des kleineren Übels haut damit so überhaupt nicht hin, dass die bürgerliche Gesellschaft gerade verteidigenswert wäre, weil der Faschismus ja noch viel schlimmer wäre. Drittens, das wurde jetzt auf dem Podium auch schon mal gesagt, ein revolutionärer Antifaschismus kann ebenfalls keine Lösung sein. Er stellt zwar richtigerweise fest, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Nazis und Kapitalismus, aber postuliert dann, dass es quasi schon ausreichen würde, Antifaschismus zu machen, um auch antikapitalistische Praxis durchzusetzen. Nach all dieser Kritik stellt sich natürlich die Frage, warum überhaupt noch Antifa gemacht werden sollte. Wir finden, dass Antifaschismus als Abwehrkampf gegen eine konkrete Bedrohung absolut sinnvoll ist. Das stellt sich teilweise ganz praktisch die Frage, denn wenn man in einer Region lebt, wo man nicht mehr zum eigenen Plenum gehen kann, weil man auf dem Weg von Nazis verprügelt wird, kann man auch keine weiterreichende Politik machen. Die Gefahr ist aber dann für all diejenigen, die in das Feindbildschema der Nazis noch viel offensichtlicher passen als wir, noch viel größer, also zum Beispiel Jüdinnen und Juden oder Migranten und Migranten und so weiter. Dadurch, dass Nazis diese Gefahr darstellen, ist es unerlässlich, innerhalb eines kommunistischen Gesamtzwecks gegen sie vorzugehen, genauso wie es unerlässlich ist, gegen Bullen oder den Staat vorzugehen. Was uns aber wichtig ist, ist, dass man Antifa nicht so machen sollte, dass man damit selber die demokratischen Strukturen und den bürgerlichen Staat affirmiert. Genau das bewirken aber einige der am 1. Mai geplanten Aktionen aus unserer Sicht. Wenn am Ende die Wurzel des Übels gestärkt aus der ganzen Aktion herausgeht, dann hat man aus radikal linker Perspektive überhaupt nichts gewonnen. Und wer es mit der Abschaffung des Kapitalismus ernst meint, der sollte sich auch nicht zu dessen Verteidigung aufraffen, sondern immer und überall an dessen Denunziation arbeiten. Das war's.